Chance, diese Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin. Und wenn jemand hier etwas kaputt macht, dann finde ich das nicht schlimm. 3000 tote Menschen, wie oft ist denn das schon passiert? Irgendwo am Arsch der Welt, das hat euch auch nicht interessiert. Ich bin kein Islam.